Radio Bremen 2. Das Feature am Montagabend. Der sexuelle Missbrauch von Kindern schreckt die Öffentlichkeit immer dann auf, wenn es zu spät ist, wenn ein Kind ermordet wurde. Wie gerade in der vergangenen Woche geschehen, als die 11-jährige Jennifer aus Versmold von ihrem Onkel missbraucht und erwürgt wurde. Millionenfach werden Kinder weltweit, aber auch für pornografische Foto- und Filmaufnahmen missbraucht. Der Handel mit solchen Aufnahmen verlagert sich immer stärker ins Internet. Er hat das Netz der Netze in Verruf gebracht und den Ruf nach Zensur laut werden lassen. Vom Missbrauch der Datennetze handelt das nun folgende Feature von Margot Overath. Ergänzende Informationen zu dieser Sendung finden Sie im Internet unter der Radio Bremen Anschrift. Die genaue Adresse nennen wir am Ende der Sendung. Wir haben jetzt Zugang zum Internet und haben jetzt parallel dazu so ein kleines Zusatzprogramm, was man sich kostenlos im Internet besorgen kann, gestartet. Und mit diesem Zusatzprogramm erhält man Zugriff auf eine Welt im Internet, wo man sich so unterhalten kann. Das kannst du aber wahrscheinlich besser erklären, ne? Hört die Kinder weinen über den Missbrauch der Datennetze. Feature von Margot Overath. Das ist im Prinzip ein Dienst des Internet, der die weltweite Unterhaltung per Tastatur ermöglicht. Der sogenannte IRC. Und dort gibt es so im Durchschnitt 2000 verschiedene Kanäle, die sich so grob zu 90% mit vernünftigen Themen beschäftigen. Das geht querbeet von Berufsgruppen, die sich da treffen, Leute, die Sprache lernen wollen und Menschen, die irgendwelche Hobbys sich austauschen wollen weltweit oder auch Wissenschaftler. Und 10% davon sind eher krimineller Natur. Dazu gehören in der Hauptsache Raubkopierer und zur anderen Hälfte werden dort pornografische Bilder ausgetauscht, sodass man dann von einem Computer aus Toronto, London oder Rom solche Bilder beziehen kann und auch dem schicken kann, dann dem gegenüber. Und von diesen pornografischen Bildern ist eben ein kleiner Prozentsatz auch Kinderpornografie. Es ist Freitag, später Nachmittag. In der Redaktion von Computer Bild beobachten Frank Surhold, Matthias Matting und ich das Geschehen auf dem Bildschirm. Auch heute fällt mir wieder dieses Gedicht von Peter Turini ein, wie so oft, seit ich an dem Thema arbeite. Die Kindheit ist ein schreckliches Reich, heißt es dort. Die Hände, die dich streicheln, schlagen dich. Der Mund, der dich tröstet, brüllt dich an. Die Arme, die dich hochheben, erdrücken dich. Die Ohren, die dir zuhören, verstehen alles falsch. Und die Zeichen, die die Kinder geben, werden nicht verstanden. Und die Leute, die dann eben, ich sag mal, diese beispielsweise kinderpornografischen Bilder suchen, die geben sich dann auch bewusst solche Spitznamen, damit andere, die dann auch in diesem Kanal sich aufhalten, gleich erkennen, aha, das ist einer, genau wie ich, der sucht Bilder der ganz besonderen Art. Das sind zum Teil Abkürzungen, die man als Außenstehender gar nicht versteht. Aber so einfache Abkürzungen sind, das wurde uns erklärt, auch von Leuten, die sich da auskennen, zum Beispiel Preteen. Das soll dann heißen, das sind Abbildungen von Teens, aber vor Teens, Preteens. Das ist dann so eine verschönerte Umschreibung dieses Tuns, was sie dann da machen. Vor Monaten hatte das Blatt einen Aufruf an die Internetnutzer unter den Lesern veröffentlicht, sogenanntes kinderpornografisches Material, das zufällig im Netz gefunden wird, der Polizei anzuzeigen oder der Redaktion zu melden. Und da kommen auch heute noch elektronische Briefe, also sogenannte E-Mails, wo irgendjemand was gefunden hat durch Zufall oder wo er selbst einen Brief bekam mit einer Aufforderung. Also ich kann Ihnen, glaube ich, jetzt noch einen zeigen. Muss ich das hier mal eben zumachen. Da hat ein Leser Post bekommen, unaufgefordert, von einem, auf Wiedersehen bei CompuServe, von einem Anbieter, den er nicht kannte. Und der auch so ein bisschen verklausuliert ihm anbietet, tolle Fotos, tolle Filme, auch von kleinen Jungen. Und das ist ein deutscher Anbieter und das haben wir auch weitergegeben. In Deutschland leben nach Polizeischätzungen 50.000 bis 60.000 sogenannte harte Pädophile, die permanent pornografisches Material mit Kindern konsumieren, suchen oder auch handeln. Die Kinderhilfsorganisation Terre des Hommes beziffert den Umsatz aus der sexuellen Ausbeutung von Kindern pro Jahr in Deutschland auf 1,5 Milliarden Mark. Das wisse man aus den Geschäften mit einschlägigen Videofilmen. Weltweit bringe das Geschäft mit der sexuellen Ausbeutung und der sexuellen Gewalt gegen Kinder jährlich 500 Milliarden Mark ein. Der neue Markt Internet sei mit mindestens 1 Milliarde Dollar am Weltumsatz beteiligt, meint das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen. Ja, da. Hier schreibt einer, ich erhielt heute eine E-Mail, also einen elektronischen Brief, die ich Ihnen dem nachfolgenden Text angehängt habe. Darin wird auf Knabenfotos hingewiesen, denen der Wortlaut Superaffengeil angehängt wurde. Dies in Zusammenhang mit sehr eindeutigen Hinweisen auf Pornografien, sodass ich mich heute an Sie wende. Also dort hat jemand eben unaufgefordert, ohne dass er weiß, woher überhaupt jemand seine elektronische Adresse hat, einen deutschen Brief erhalten von einem deutschen Anbieter, der offen mit sowas wirbt. Ich weiß nicht, wie das technisch... Hast du auch diese E-Mail gesehen? Ja. Hm? Meine Arbeit begann mit einer Überraschung. Das Thema war mit der Redaktion besprochen, festgelegt und abgesteckt. Die Recherche ging los. Ich hatte ausprobiert, ob es passieren kann, dass Ahnungslose wie ich oder sogar Kinder oder Jugendliche, die im Netz surfen, plötzlich mit diesen Bildern konfrontiert werden. Meine ersten eigenen Versuche blieben ohne Ergebnis. Aber stattdessen landete ich auf einer geheimnisvollen Fahndungsliste anonymer Netzjäger. Einer von ihnen hat das Pseudonym Kleiner Muck. Wir haben sie gescheckt, sagt der Mann zu mir, der sich der Kleine Muck nennt. Gescheckt, frag ich, was meinen Sie? Ich hatte keine Vorstellung davon, was ein Netzjäger ist. Statt einer Antwort hakt der Kleine Muck nach. Sie sind doch Postleitzahlenbereich 27? Und es fiel mir seinerzeit das Märchen von dem kleinen Muck ein. Und wie ich diesen Begriff im Kopf hatte, habe ich einfach gesagt, okay, du nennst dich kleiner Muck. Damit verbindet jeder irgendwo ein Märchen. Märchen werden mit Kindern verbunden. Und so ist es dann gekommen, dass die Kennung KL Muck, dreimal die 01 im Online-Bereich, unter AOL anzuwählen ist, wo man E-Mails hinschicken kann, also sprich Post, dann auch entsprechende Antwort bekommt. Das ist also die offizielle Anschrift, die darum gereicht wird, die auch mittlerweile AOL bekannt ist. Und die reinen Kennungen, die sogenannten Screens, mit denen wir fahnden, wechseln eigentlich ständig, damit man da nicht irgendwie Rückschlüsse ziehen kann. Ein paar hundert Mark, sagt er, investiere er jeden Monat in seine Fahndungsarbeit. Bundesweit, kann ich sagen, sind jetzt unter unserer Kennung knapp 20 Leute, die mir jetzt dabei helfen, diese Pädophilen in Anführungszeichen, diese Kranken, sag ich mal, aufzustöbern, weil ich kann nicht 24 Stunden im Netz sein und dieser Bildversand ist nun mal 24 Stunden am Tag. Ich kann im Grunde genommen nur eins machen, unentgeltlich für die Polizei bzw. auf eigene Kosten der Polizei Informationen zuspielen, um irgendwann mal ein sauberes Netz zu erreichen. Nur das ist natürlich ein Wunschgedanke. Ein 35-jähriger Mann aus Norden Hamm soll Kinderpornografie über das Datennetz verbreitet haben. Der Mann hatte etwa 500 Fotos und 30 Videoclips aus Online-Diensten herauskopiert, um die selber anderen Online-Nutzern anzubieten. Schon der Besitz von Kinderpornografie auf der Festplatte eines Computers ist verboten. Die Polizei kam dem Mann auf die Spur, nachdem ein Computerbesitzer in seinem elektronischen Briefkasten entsprechende Bilder entdeckt und Anzeige erstattet hatte. Zur selben Zeit ging in Paris der Prozess gegen 71 Mitglieder von Toro Bravo weiter, einem Netz von Pädophilen, das vor einem Jahr aufgedeckt wurde. Gedreht wurden die Kinderpornos in Kolumbien, vervielfältigt und versendet in Frankreich. Die drei Organisatoren saßen heute auf der Anklagebank, darunter Michel Kenier, der Kopf der Bande, ein Neonazi. 4. Februar 1997, Dortmund. Die Polizei hat einen 35-jährigen Mann verhaftet, der seine 12-jährige Tochter im Internet für Pornofotos angeboten hat. 4. Juni 1997, Schweinfurt. Ein 46-jähriger Fotosetzer ist am Dienstag vor dem Landgericht zu 4 Jahren Haft und Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Der Mann hatte gestanden, 2 kleine Mädchen mehrfach sexuell missbraucht und sie dabei gefilmt und fotografiert zu haben. Die beiden Mädchen waren 7 und 10 Jahre alt. 10. Juni 1997, Berlin. Die Polizei verhaftete einen 38-jährigen Arzt aus den Berliner Virchow-Kliniken. Der Mann hatte über Wochen Fotos und Videos mit Kinderpornografie im Datennetz angeboten. 5000 Bilder wurden sichergestellt. 24. September 1997, Wiesbaden. Ungefähr 4700 Bilddateien pornografischen Inhalts fanden Beamte des Landeskriminalamtes auf Datenträgern, die bei einem 35-jährigen Mann beschlagnahmt worden waren. Von den rund 4700 Bilddateien waren etwa 350 Bilder der Kategorie Kinder- und Tierpornografie zuzuordnen, wie die Polizei mitteilte. Die Bilder hatte der Beschuldigte über das Internet bezogen. Mit den fantastischen Möglichkeiten des Internet, die Welt im Wohnzimmer auf einem Monitor zu spiegeln, rückt auch das Böse und Verbrecherische näher heran. Die Kinderpornos können irgendwo auf der Welt hergestellt werden. Man kauft sich die Kinder der Ärmsten, ob in Kolumbien, Thailand oder dem ehemaligen Ostblock. Mit der Technik der weltumspannenden Netze sind sie sofort bei zahlungsfähigen Konsumenten zu Geld zu machen. So kommt Kinderpornografie ins Netz. Aber nicht nur im Ausland, auch hier entstehen pornografische Aufnahmen mit Kindern. Oft gedreht als Privatvideos von kriminell perversen Eltern, Verwandten oder Bekannten. Einmal ins Netz gestellt, kursieren dann die Bilder für immer im Zwischenhandel und Tausch. Schon wird von Fluch und Segen des Internet gesprochen. Hier sind jetzt 3 Leute drin, oder 2. Das hier ist mein Pseudonym. Darüber ist ein Mensch, der nennt sich Dark und der andere nennt sich Folie. Und die unterhalten sich hier und der Dark sagt zu dem Folie, wanna trade, das ist umgangssprachlich Englisch und heißt dann so viel wie, willst du handeln, willst du tauschen? Und Folie sagt, okay. Und jetzt sagt Dark, I like 8 bis 12 age, das heißt also ich wünsche mir Bilder von Kindern im Alter zwischen 8 bis 12 Jahren. Und er sagt, no sucking, das heißt wahrscheinlich so viel wie kein Oralverkehr, ne? Mhm. Und der Folie antwortet, ich versuche, welche zu finden. Und das bedeutet, dass der Folie jetzt auf seinem Computer Bilder raussucht und die dann an diesen Dark schickt. Diesen Vorgang sehen wir aber an unserem Rechner jetzt hier nicht. Die großen Netzwerkanbieter, die Provider, wie zum Beispiel America Online, AOL, haben in ihren eigenen Unternetzen Lotsendienste oder Cyber Patrols eingerichtet. Findet jemand pädophile, pädosexuelle oder pornografische Bilder oder Texte auf dem Bildschirm, können die Patrouillen direkt per elektronischer Post, also per E-Mail, alarmiert werden. Der Netzteilnehmer wird verwarnt und manchmal wird sein Netzzugang eine Zeit lang vom Provider eingeschränkt oder ganz gesperrt. Aber auch das verhindert nicht, dass er sich unter anderen Pseudonymen doch wieder einwählt oder zu einem anderen Anbieter wechselt. Da wird eine Direktverbindung zwischen den beiden Rechnern hergestellt jetzt. Wir können jetzt eben nur diese Unterhaltung verfolgen, aber das ist ja jetzt klassischer, geht es schon gar nicht mehr. Können wir das auch mal den Who is machen? Genau. Wir können jetzt mal mehr nachgucken mit einem Befehl, den es hier drin gibt, ob man vielleicht doch erkennt, woher. Jetzt habe ich das ganz weggemacht. Woher der ein oder andere kommt. Da war's. Da, ne? Da, Folge using Spider CAOS Dialnet. Das ist ein. Amerikaner? Ne, Folie ist in der 4 Zeilen weiter hoch. LA400T. Es scheint ein Amerikaner zu sein, ja. Folie. Jetzt gucken wir nochmal zu dem. Zu dem. Anderen, zu dem Dark. Was erkennst du da? Ist ein Europäer zumindest, wegen der Endung EG. Aha. Also es könnte auch ein Deutscher sein. Könnte ein Deutscher sein, ja. Aha. Gut. Schon vor Beginn des Internetzeitalters gab es einen Markt der sexuellen Ausbeutung von Kindern. Gehandelt wurde in Sexshops und durch Kleinanzeigen in den einschlägigen Magazinen. Es scheint, dass die Datennetze diese Funktion übernommen haben. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel, der Dark sagt jetzt Send und der Folie antwortet Processing. Das heißt, in diesem Moment haben sie ja eine Direktverbindung zwischen den Computern hergestellt und tauschen jetzt die Bilder aus, von der einen Seite zur anderen. Das können wir ja mal abwarten. Vielleicht antwortet der eine gleich, okay, jetzt kriegst du 5 Bilder von mir, weil unter diesen Typen ist es so üblich, dass die 1:1 tauschen. Das heißt, man erhält 5 Bilder und gibt dafür dann auch wieder 5 Bilder. So, ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet. Das ist ein Smiley, das ist ein Smiley, ja. Und K. Die haben jetzt offensichtlich die Daten ausgetauscht. Könnte okay heißen. Ja, und die verständigen sich nur mit so Kürzeln, die im Internet gebräuchlich sind. Und das hier ist ein sogenannter Smiley. Das heißt, wenn man das Gesicht noch so rumdreht, wäre das ein Gesicht mit 2 Köpfen und einem lachenden Mund. Und das ist das Zeichen von dem Dark, dass er sich über die Bilder freut. So makaber das jetzt auch an dieser Stelle ist. Alice Miller schreibt in ihrem 1982 erschienenen Aufsatz: Die Töchter schweigen nicht mehr. Es ist ein alter Aberglaube zu denken, dass man dem Kind ohne Folgen Leid zufügen könne, weil es noch so klein sei. Das Gegenteil ist wahr, aber noch wenig bekannt. Das Kind vergisst nur scheinbar das, was man ihm angetan hat, denn in seinem Unbewussten hat es ein fotografisches Gedächtnis, das nachweisbar unter bestimmten Umständen reaktiviert werden kann. Wenn diese Umstände aber nicht vorhanden sind, wenn jede Erinnerung fehlt und die Kindheit stark idealisiert bleibt, wird der spätere Erwachsene häufig in Gefahr sein, andere Menschen oder sich selbst in einer ähnlichen Weise zu quälen, wie er einst gequält wurde, ohne sich allerdings an die Vergangenheit erinnern zu können. Das erste Bild sah ich in München, im Polizeipräsidium an der Edtstraße. Ein 10- bis 12-jähriges Mädchen, ein Mann und eine Frau. Die eine Hand des Mädchens hielt den Penis des Mannes, die andere Hand berührte die Vagina der Frau. Ich war schockiert, aber dann doch für einen Moment erleichtert, da scheinbar keine Gewalt dabei war. Aber schon im nächsten Augenblick begriff ich meinen Irrtum. Mir fielen die Worte einer Frau ein, die ich am Abend zuvor im Hotelzimmer in einer Fernsehreportage über die Folgen sexueller Gewalt in der Kindheit gehört hatte. Die Frau sagte, Zitat: Er hatte mich jeglicher Unschuld beraubt. Und das ist das Schlimmste, was man einem Kind antun kann. Das hier war Gewalt. Weil es keine gewaltlose Sexualität gibt zwischen Erwachsenen und Kindern. Komm, sei jetzt 45 mehr, weißt du? Nee, Karl sei 45, geh die Frau Weißen, weißt du? Ups. Pass auf, das ist in der McWalker-Sammel. Ich habe das die Quernummer hier. Also da wäre, ich weiß nicht, was ich brauche, vom Landmann in diesem Jahr. Kriminalhauptkommissar Karl-Heinz Möwes, mit dem ich hier verabredet bin, gilt als Pionier der Internetfahndung im Polizeidienst. Ja. Alles klar. Wer war dieses Kind auf dem Foto? Wo lebt es? Mit wem lebt es? Hat es Eltern? Wissen Sie vielleicht davon? Sind Sie gar die Fotografen? Oder der Mann und die Frau? Wer hat das Foto ins Netz gespeist? Findet man diese Leute und stellt sie vor Gericht? Und was wird gegen die Konsumenten der Fotos unternommen? Wo die Kinder im Einzelnen herkommen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das weiß ich nicht. Es gibt Polizeidienststellen, die sich mit der Identifizierung des Täters und Opfers auseinandersetzen. Ich muss ja gleich 35 Mädels. Jürgen, moin. Du, warte, ich muss mal das aufschreiben. Moment, das ist mein Zeug. Karl-Heinz Möwes vom Kommissariat für EDV-Beweismittelsicherung im Polizeipräsidium München ist ein vielbeschäftigter Mann. Journalisten stehen Schlange für ein Gespräch mit ihm. Sekunde bitte. Das ist nämlich auch eine unserer Aufgaben, dass wir Kollegen bei Durchsuchung begleiten. Im Nachbarraum sind die Ergebnisse der Durchsuchungen zu sehen. Beschlagnahmte Computer stapelweise. Ich versuche die Menge mit einem Blick zu erfassen. Mindestens 50, wenn nicht mehr PCs, türmen sich hier auf zusammengeschobenen Schreibtischen und Aktenschränken. Wenn wir Leute ermitteln, die Kinderpornografie in den Netzen verbreiten, und das betrifft den Bereich München, dann nehmen wir regelmäßig an Durchsuchungen der Fachdienststellen teil. Das heißt, dort kriegen wir dann wahrscheinlich Kontakt zu den Leuten. Ansonsten ist es so, dass wir die Rechner mit sicherstellen, die Rechner hier auf der Dienststelle auswerten und das Ergebnis dann aufbereitet an die Fachdienststellen oder die Staatsanwaltschaften weitergeben. Das, was wir an bildlichen Darstellungen sehen, das können eingescannte Bilder sein, das können Super 8 Filme sein, die aufbereitet worden sind, das können Videos sein, die digitalisiert worden sind und in Einzelbildern abgestellt werden. Über das Drehdatum werden Sie kaum irgendwelche Informationen haben, es sei denn, Sie erkennen anhand von Kleidung oder ähnlichem mehr ungefähr den Jahrgang. Aber andere Möglichkeiten haben Sie bei dem Medium eigentlich kaum, weil die Bilder ja im Prinzip Fotoqualität haben. Ne? Kann man schlecht sagen, sind sie wieder aufgefrischt oder sind sie nicht aufgefrischt. Sie haben heute mit der Bildnachbearbeitung so viele Möglichkeiten, um auch alte Bilder neu und aktuell erscheinen zu lassen. Ich glaube nicht, dass Ihnen irgendjemand detailliert darüber Angaben machen kann. Detailliertere Angaben kann mir nicht einmal das Bundeskriminalamt in Wiesbaden machen. Dort geht man sogar davon aus, dass die meisten im Internet verbreiteten Bilder ziemlich alt sind. Sie sollen aus Magazinen mit kinderpornografischen Darstellungen stammen, die vor 1980 in Westeuropa hergestellt und veröffentlicht worden sind. Die polizeiliche Kriminalstatistik weist für das Jahr 1995 414 Fälle von Besitz oder Verschaffung von Kinderpornografie aus. Damit sollen angeblich alle Quellen erfasst sein, Schriften, Ton- und Bildträger und andere Darstellungen und auch die Online-Dienste und das Internet. Für die Jahre danach liegen noch keine Zahlen vor. 1995 hätten 93,7% aller Fälle von Besitz und Verschaffung aufgeklärt werden können, teilt mir das BKA mit. Über Hersteller und Opfer sagt die Statistik nichts. Im Grunde genommen ist das Internet bloß das Trägermedium. Das Einzige, was da ist, die Landesgrenzen sind nicht mehr da. Wie gesagt, ich muss mich niemandem gegenüberstellen und muss sagen, ich möchte dies und jenes Heftchen haben, sondern das geht heute alles anonym aus meinem Wohnzimmer. Die Hemmschwelle, die die Leute eigentlich hätten, die ist nicht mehr da. Ich brauche bloß einen Computer anzumachen, dann kann ich Ihnen das zeigen, was ich meine. Wir haben genug von dem Material hier, was wir im Laufe der Zeit gesammelt haben, um damit Bücher zu füllen. Ich will die Bilder nicht sehen. Aber er sitzt schon vor dem Monitor und starrt. Wie gesagt, bloß damit Sie sehen, wie leicht man rankommt. Und das Material. Der Kripo-Mann hat im Newsnet, einem Teilbereich des Internet, mehrere Newsgroups abonniert. Dort werden themenbezogene Informationen ausgetauscht. Theoretisch, erzählt er mir, könnte man sich in 26.000 Newsgroups einwählen. Etwa so viele gäbe es im Moment. Der Provider, also der Netzanbieter, liefert per Mausklick die passende Software. Alles elektronisch. An den Überschriften ist die gewünschte Newsgroup für den Eingeweihten zu erkennen. Ich muss bloß sehen, Moment, dass ich die Verbindung herkriege. Aha. Gut, dann nehmen wir eine andere Gruppe. Sie haben also hier Erotika. Mal ist weiblich. Jetzt muss das bloß aktualisiert werden, das dauert immer alles. Moment. Während Möwes seine Computerprogramme lädt, warte ich ab. Mit gemischten Gefühlen. Ja, schauen Sie her. Hier haben Sie das, was Sie suchen. Das sind die sogenannten Thumbnails. Das heißt, hier haben Sie die gesamte Serie im Mini-Format. Und da sucht er Bilder zum Tauschen. Und jetzt kann sich ausrechnen, was das für ein kranker Typ sein muss. So. Das speichere ich mir. Jetzt habe ich das Bild auf meinem Rechner und dokumentiere natürlich alles andere, was da ist, auch noch. So, dass man hier versuchen kann, denjenigen auch wirklich zu ermitteln, der dahinter steht. Kleinen Moment bitte mal. Er hat die Serie mitsamt den Identifizierungsmerkmalen ausgedruckt und ist zu seinen Mitarbeitern ins Büro nebenan gegangen. Die Ermittlungsarbeit beginnt. Ja. Sie haben ja gesehen, ich habe jetzt einen Kollegen beauftragt, sofort an der Stelle weiterzumachen und das, was wir gerade gesehen haben, dann auch so aufzubereiten, dass es im Stundenbereich bei der Fachdienststelle ist und man dort weitergemacht werden kann. Im Korridor der Fachdienststelle für Jugendmedienschutz, die in einem anderen Gebäude untergebracht ist, nimmt mich Kriminalhauptkommissarin Else Diesing gut gelaunt in Empfang. Sie freue sich über das große Medieninteresse, sagt die Abteilungsleiterin des Kommissariats 123. Als Polizei endlich mal positiv in die Schlagzeilen zu kommen, das sei schon gut und mache vieles leichter. Kann sie mir sagen, wie die Bilder in das Datennetz kommen? Wer diese Bilder oder Filme herstellt? Welche Kinder da zu sehen sind? Sind es entführte Kinder? Sind es Kinder, die von ihren Eltern sexuell vermarktet wurden? Else Diesing rückt zunächst die Dimension zurecht. Immer noch sei der Tatort, an dem normalerweise sexuelle Gewalt gegen Kinder verübt wird, der Nahbereich, also der Familien- und Freundeskreis und nicht das Datennetz. Wer auf den Fotos und Videos zu sehen sei, das sei überhaupt nicht herauszubekommen. Der Markt arbeite vollkommen konspirativ. Sie müssen sich vorstellen, Sie schauen so einen Film an, sehen eine unbekannte Person auf dem Film. Woher sollen Sie wissen, wer das Kind ist, wer der Täter ist? Vielfach ist es in letzter Zeit so, dass das Gesicht des Mädchens oder des Knaben abgedeckt ist, sodass überhaupt keine Identifizierung möglich ist. Und auch der Täter selbst ist nur im unteren Bereich zu sehen. Wie wollen Sie jemand identifizieren? Entweder sei das Material zu alt, etwa aus den 60er und 70er Jahren, und die Kinder, die darauf zu sehen sind, inzwischen erwachsen, oder das Material sei neu, seine Herkunft aber unbekannt. Der größte Teil, meint sie, werde in den, wie sie sagt, klassischen Gebieten produziert. Das sind die Länder des ehemaligen Ostblocks und Thailand. Aber auch bei uns. Man muss sich ja so vorstellen, da wird so ein Film hergestellt, irgendwo auf der Welt, sag ich jetzt mal. Der wird dann vielfach kopiert, verbreitet. Es werden neue Kinder missbraucht zu dem Zweck. Wird auf der Welt verbreitet. Das ist irgendwie deprimierend, aber damit muss man leben. Die Aussage, dass das alles 20 Jahre alte Fotos sind, stimmt nicht. Die ist falsch. Der Herr Möwes würde Ihnen auch stoßweise, stundenlang kinderpornografisches Material vorführen können, was ganz aktuell angefertigt worden ist. Also diese Geschichte mit den 20 Jahren, das ist so eine, ich behaupte ja auch eine Schutzbehauptung von einigen Behörden, um zu sagen, das Thema ist alles gar nicht so schlimm, wir brauchen nicht so viel zu tun. Ich weiß auch, dass das Bundeskriminalamt momentan diese Geschichte fährt, so nach dem Motto, ist ja alles steinalt. Es ist nicht wahr. Detlef Drewes, Journalist in Augsburg, Politikredakteur der Augsburger Allgemeinen. Seit Jahren versucht Drewes mit Hilfe von Informanten aus dem Milieu an die Hintermänner des Kindermarktes heranzukommen. Zum Beispiel in Thailand, wo er Anfang 1997 im Auftrag von Terre des Hommes Kinderbordelle ausfindig machte. Drewes traf dort Kinder, deren Bilder via Internet um die Welt gehen. Pädophile Sextouristen aus Europa und den USA können sich so am heimischen Monitor über das Angebot informieren. Wer will, kann sein Opfer schon buchen, bevor er sich als Tourist getarnt auf den Weg nach Südostasien macht. Die Händlerringe sind organisiert wie Geheimbünde. Man hat nach innen eine eigene Sprache, man hat eigene Rituale, man hat auch eigene Treffpunkte. Es war lange Zeit so, dass sich beispielsweise die organisierten Pädophilen keineswegs dort trafen, wo alle sie vermutet haben, nämlich in diesen Online-Dialogen, sondern sie haben sich im Internet beispielsweise auf ganz seriösen Adressen getroffen. Beispielsweise das Britische Museum war lange Zeit so ein Treffpunkt, wo man sich also dort einfand, weil niemand dort potenzielle Kinderschänder vermutete. Diejenigen, die Kinder wirklich organisiert verkaufen, das sind keine Einzelpersonen mehr. Dazu ist das viel zu riskant. Diejenigen, die dies tun, stammen aus dem Bereich der organisierten Kriminalität, die festgestellt hat, dass man in diesem Bereich eine Menge Geld machen kann. Das heißt, sie benutzen bereits bestehende Transportstrukturen, die sie aus dem Drogenhandel haben, die sie aus dem Kfz-Schmuggel haben, die sie aus dem ohnehin schon vorhandenen Menschenhandel mit Prostituierten oder jungen Frauen aus Bereichen des ehemaligen Ostblocks oder aus der Dritten Welt haben, um auf dieser Schiene sozusagen noch, jetzt klingt das fürchterlich, einen weiteren Geschäftsbereich mitzubesetzen. Detlef Drewes war schon als ziviler Netzjäger unterwegs, seit die ersten PCs ans Internet angeschlossen wurden. Ich bin ein bisschen dazu gezwungen worden. Ja, gezwungen deswegen, gut, ich habe es auch nicht mehr machen lassen, das ist richtig. Gezwungen deswegen, weil es lange Zeit niemanden gab, der sich mit diesem Bereich, auf der einen Seite Kinderschutz, auf der anderen Seite Datenautobahn, so auskannte. Eines Abends traf Drewes im Datennetz auf zwei Gestalten aus Rosenheim. Sie nannten sich Sadohenker und Domina Lederhexe. Die folgenreiche Begegnung sollte später als Fall Rosenheim Schlagzeilen machen. Also ich bin derjenige, der den Kunden gespielt hat und der ein Interesse signalisiert hat und dem dann gesagt worden ist, dass man ganz kommerziell hier dabei sei, Kinder zu vermarkten, Kinder zu beschaffen. Die Nationalität der Kinder sei mir als Kunden ja wohl egal. Ich könne mit den Kindern machen, was ich wolle. Der einfache Missbrauch würde 12.000 Mark kosten. Und wenn ich noch 3.000 Mark drauflegen würde, dann könnte ich die Kinder auch bei sadomasochistischen Spielen bis zum Tode quälen. Man würde dann die Entsorgung der Kadaver übernehmen. Das sind Zitate alles, die in diesem anschließenden Telefongespräch gefallen sind. Wir haben zunächst einmal, wie das so üblich ist, miteinander ein bisschen geschrieben. Man stellt so die gemeinsame Wellenlänge fest. Und dann taucht immer die Frage auf, wie lassen wir den Kontakt jetzt konkret werden? Häufig geht das über anrufbare Telefonzellen, weil man sich natürlich nicht aus der Deckung wagen will. Es geht über Mobiltelefone. In diesem Fall war es so, dass ich eine Telefonnummer bekommen habe und dann dort angerufen habe. Und jetzt kommt eigentlich der entscheidende Punkt, der aus meiner Sicht darauf hindeutet, aber nur als Indiz darauf hindeutet, dass es hier nicht um heiße Luft gehandelt haben kann. Ein Verbalerotiker versucht in einem Telefonat oder im persönlichen Kontakt, sich an den Details hochzuziehen. Der formuliert aus, der fantasiert, der stellt sich vor. Das sind Telefonate, die ich auch mehrfach erlebt habe, die 10, 15, 20 Minuten dauern. Dieses Mal war es so, das waren beides Male Gespräche, die waren in 2, 3 Minuten zu Ende. Da wurde wie in einer Checkliste abgefragt, welche Haarfarbe, welche Nationalität, was soll es aussehen, wie soll es können. Ich habe gegenüber der Polizei so oft gesagt, das ist so ähnlich, als wenn ich ein Auto bestellt hätte und man mich gefragt hätte, mit oder ohne Sonnendach, mit gestreiften oder karierten Sitzbezügen. Drewes gab seine Bestellung auf. Dann wurde ihm rasch Angst und Bange, weil er befürchtete, dass sie von dem Rosenheimer Paar wie abgesprochen ausgeführt wird. Er vertraute sich Karl-Heinz Möwes von der Münchner Kripo an. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet. So kam das Paar, noch bevor es beweiskräftige Aktivitäten entfalten konnte, in Untersuchungshaft. Wieder einmal via Internet. Ein Computerfan hatte die sadistischen Anbieter zufällig beim Internetsurfen entdeckt. Wie die Polizei heute mitteilte, boten sie ihm über das Datennetz und später auch per Telefon die Beschaffung eines Kindes für Folterspiele an. Der Preis 12.000 Mark. Diese unmenschlichen Machenschaften offenbarte der Zeuge der Polizei. Wir haben dort ein sogenanntes Domina-Studio festgestellt, in dem durchaus einige Utensilien, die allgemein bekannt im sadomasochistischen Bereich benötigt werden, vorrätig waren. Wir haben durchaus Übereinstimmung in Einzelheiten festgestellt. In dem schalldichten Domina-Studio kam nach Angaben der Polizei aber noch kein Kind zu Schaden. Die Tatverdächtigen haben sich jedoch bereits durch ihre grauenvollen Angebote strafbar gemacht. Im Haftbefehl wird den Verdächtigen die Verabredung eines Verbrechens vorgeworfen. Eindeutige Angebote in den Datennetzen, keine Seltenheit. Immer öfter nutzen Kriminelle diese Möglichkeit, um Sex mit Kindern anzubieten. Noch ist nicht sicher, ob im Wohnhaus der beiden Beschuldigten tatsächlich Kinder gefoltert wurden. Hinweise darauf gibt es bisher keine, so die Polizei. Im August 1997 kamen die Angeklagten vor Gericht. Sie verteidigten sich mit dem Argument, der Zeuge Detlef Drewes habe sie zur Verbalerotik animiert. Und obwohl in ihrem Haus ein professionell ausgestatteter Folterkeller für perverse Sexualpraktiken und selbstverfasste Angebote an Pädosadisten, Kinder zu quälen, gefunden wurden, mussten der Mann und die Frau freigesprochen werden. Es gab kein Mittel, mit dem die Ernsthaftigkeit ihres Angebotes bewiesen werden konnte. Das ganze Thema hat zwei Fragen. Es ist auf der einen Seite die strafrechtliche Frage. Können wir das beweisen, was die beiden angekündigt haben. Haben Sie das ernsthaft vorgehabt? Wenn Sie das nicht ernsthaft vorgehabt haben und man es Ihnen nicht beweisen kann, dann haben Sie ein Recht darauf, wieder frei zu sein. Es gibt eine moralische Frage. Es gibt nämlich die moralische Frage, ob wir in einem doch mehr oder weniger öffentlichen Gremium, auch wenn es sich nur um eine Kommunikation zwischen zwei Leuten gehandelt hat, wir es einfach hinnehmen wollen, dass derart über Kinder gesprochen wird und derart konkret bereits Absprachen getroffen werden. Und last but not least haben wir auch sozusagen eine ethische Frage, nämlich wir müssen uns, glaube ich, auch mal die Frage stellen, was das eigentlich für Menschen sind, die abends so nach Feierabend zur Erholung verbal den Missbrauch eines Kindes durchspielen. Es geht um Machtausübung in einem Bereich, der sowieso etwas problematisch ist, auch in der normalen Sexualität. Es geht um die Befriedigung von Machtbedürfnissen und Befriedigung von Anerkennung, von Zuwendung. Ich traf Adolf Gallwitz, Psychotherapeut und Polizeipsychologe in Freiburg. Wir hatten ein paar Mal miteinander telefoniert und fast immer ging es um sein Sachbuch Grünkram, das er mit dem Ulmer Kripo-Beamten Manfred Paulus gemeinsam verfasst hatte. Gallwitz und Paulus sprechen in ihrem Buch von der Kindersex-Mafia. Organisierte Pädophile schlagen Profit aus der sexuellen Ausbeutung von Kindern und legen mit wirksamen Tricks naive Eltern rein. Unglaubliche Sachen werden in dem Buch erzählt. Und ich erinnere mich noch genau an mein beklemmendes Gefühl nach der Rückkehr von meiner Recherchenreise, als ich im Bahnhofsgebäude Männer sah, die Kinder an der Hand führten. Ich musste mich zur Ordnung rufen, weil ich nicht mehr die harmlosesten Kontakte zwischen Erwachsenen und Kindern arglos hinnehmen konnte. Vor allem die Schilderung eines Falles in Romanform hat mich an Paulus und Gallwitz Buch beeindruckt. Eine Mutter aus den neuen Bundesländern gibt ihre beiden Söhne ahnungslos in die Hände der Kindersex-Mafia. Sie war auf folgende Anzeige hereingefallen: Biete alleinstehender Frau mit Kindern aus der ehemaligen DDR kostenlosen Urlaub in der Schweiz. Mutter und Kinder werden zunächst, wie es scheint, generös behandelt, mit wertvoller Kleidung und teuren Spielsachen kauft ein Zwischenhändler ihr Vertrauen. Nach einer Weile werden die Kinder Pädophilen zugeführt. Schließlich landen sie in einem Kinderbordell. Die Polizei ist den Machenschaften auf der Spur, endlich kommt es zu einer Hausdurchsuchung. Doch die Mutter lässt die Chance verstreichen, sich zu offenbaren. Aus Angst vor den Folgen und besonders, weil sie fürchtet, die Kinder zu verlieren, spielt sie weiter mit. So bleiben auch die Kinder still und halten in dem Glauben aus, loyal zu ihrer Mutter stehen zu müssen. Der Fall ist nicht fiktiv. Nein. Das ist der Schlüsselromanteil. Dieser Fall hat sich so abgespielt. Der Romanteil, der sich an diesem Inserat aufhängt, hat genau in dieser Form den Verlauf genommen und hat riesige Ausmaße genommen. Nur die Orte und die Personen haben wir verändert. Ansonsten ist der Romanteil eine Widerspiegelung der Wirklichkeit, so furchtbar das manchmal klingt. Für den Pädophilen, sagte der Sexualwissenschaftler Gerhard Arment in einem Vortrag an der Universität Bremen, sei das Kind ein Gegenstand mit Eigenschaften, den er liebt und begehrt. Verändert sich dieser Gegenstand auch nur im Geringsten, zum Beispiel wenn dem Kind Schamhaare wachsen, verliert das Kind seinen Reiz und der Pädophile gibt es auf. Das Kind ist ein Reizbündel pädophiler Wunschvorstellungen, die das Kind fixieren. Wer von partnerschaftlicher Sexualität zwischen Kind und Erwachsenen spricht, tut dies aus rein egoistischem Interesse. Der Pädophile kann nicht schaffen, was das Kind als eigenes annehmen könnte. Er ist schamlos und deshalb empfindungsunfähig. Pädophil-perverse Sexualität dient nicht zuerst der sexuellen Befriedigung, sondern der Unterwerfung des Kindes unter die Machtbedürfnisse des Erwachsenen. Diese Menschen hätten gerne Kinder, die nach ihren Bedürfnissen gewachsen sind, die darauf warten, von ihnen eingeführt zu werden in die Sexualität, ins Leben und von ihnen missbraucht, gebraucht und benutzt zu werden. Nichts anderes ist es. Und wir haben ja auf dem Markt der Pädophilie eine ganze Reihe von sogenannten wissenschaftlichen Abhandlungen, die nichts anderes sind als Veröffentlichungen von Menschen, die pädophile Neigungen entweder selber haben oder versuchen, im Rahmen dieser Zielsetzung Bewusstseinsbildung, Meinungsveränderung, etwas in unserer Gesellschaft erreichen wollen. Stichwort Straffreiheit für gewaltlose sexuelle Übergriffe oder Handlungen. Dann hätte man genau den Punkt, wenn man angeblich nur das machen, was das Kind möchte, Und wenn das Kind das nicht möchte, was ich möchte, dann helfe ich ein bisschen nach, indem ich was bezahle, indem ich Geschenke mache, indem ich drohe, mehr oder weniger verdeckt. Da gibt es natürlich auch schon Möglichkeiten, die der Erwachsene hat, um das Kind oder den Partner gefügig zu machen. In der Antike gab es Knabenbordelle. In Griechenland oder Rom aufzuwachsen bedeutete oft, von älteren Männern sexuell ausgebeutet zu werden. In Athen konnte man sich sogar per Vertrag einen Jungen aus dem Knabenbordell mieten. Leute Mors schreibt in seinem Buch, hört ihr die Kinder weinen. Wo homosexueller Verkehr mit freien Knaben gesetzlich verboten war, hielten sich die Männer Sklavenjungen, sodass auch freigeborene Kinder ihre Väter mit Knaben schlafen sahen. Gegen Platons Ansicht, dass Kinder gemeinsam ohne ihre Eltern aufwachsen sollten, warnte Aristoteles ein, dass dann Männer, wenn sie mit Knaben schliefen, nicht wüssten, ob sie vielleicht mit den eigenen Söhnen verkehrten, was er für höchst unziemlich hielt. Auch die bildliche Darstellung von pädophil-perverser Sexualität gab es bereits in der Antike. Petronius liebte es, Erwachsene zu malen, die das unreife kleine Werkzeug von Jungen befühlen, und seine Darstellung der Vergewaltigung eines 7 Jahre alten Mädchens, bei der Frauen in einer langen Reihe um das Bett herum Beifall klatschten, zeigt, dass auch Frauen bei solchen Dingen eine Rolle spielten. Noch vor 100 Jahren ging der Glaube um, Geschlechtskrankheiten könnten durch Geschlechtsverkehr mit Kindern geheilt werden. Und in der antiautoritären Studentenbewegung der 60er und 70er Jahre wurden aus einer naiven Ideologie heraus pädosexuelle Experimente geprobt. Es gibt auch heute noch in China eine Form des sexuellen Kindesmissbrauchs mit einem, ich sage allerdings, pseudoreligiösen Hintergrund. Wer das erste Mal mit einer Jungfrau geschlafen hat, der wird ein besonders langes Leben haben. Auch das gibt es heute noch in chinesischen religiösen Bereichen. Ich behaupte immer, dass das ein bisschen nur der Versuch ist, so etwas religiös zu überdecken, was in Wirklichkeit schlicht und einfach Pädophilie und Kindesmissbrauch ist. Aber das sind Menschen, die das Kind nie körperlich quälen würden, die das Kind nie entstellen würden, die es nie foltern würden. Zumindest nicht körperlich, seelisch natürlich schon. Als im Sommer 1997 Zeitungen, Illustrierte und Fernsehsender ihre Kunden ausgiebig mit Reportagen zum Thema Kinderpornografie und Internet versorgten, meldete sich in der Arte-Nachrichtensendung 8,5 ein Arzt zu Wort. Anormales sexuelles Verhalten hat es schon immer gegeben. Das ist nicht neu. Doch bislang gibt es dazu keine statistischen Erhebungen. Heute stellen wir fest, dass überhaupt keine wissenschaftlichen Untersuchungen existieren, die die Art und die Häufigkeit abnormal sexueller Kontakte beschreiben. Außerdem glaube ich, dass durch die häufige Berichterstattung in den Medien für die Kinder ein zusätzliches Risiko entsteht. Nur 2% der Deutschen surfen gelegentlich im Datennetz. Und nur ein verschwindend geringer Teil jener Netzteilnehmer lebt dabei kriminelle oder sexuell perverse Ambitionen aus. Warum kam das Internet dennoch in Verruf? Weil es ein Kommunikationsmedium ist, das Ängste vor dem rasanten Fortschritt der elektronischen Medien mobilisiert? Weil es kaum zu überwachen und für viele schwer zu begreifen ist? Wissenschaftler loben am Internet, dass es die Entwicklung von mehrdimensionaler Demokratie fördert. Im Netz sind alle gleich. So ist Kommunikation ohne Hierarchie möglich und Information ohne Zensur. Aktuelle Informationen stehen ohne Zeitverlust an jedem Punkt der Erde zur Verfügung aus journalistischen, wissenschaftlichen und basisdemokratischen Quellen. Vielleicht kam das Internet in Verruf, weil wir plötzlich Dinge zu sehen bekommen, von denen wir eigentlich gar nichts wissen wollen, die uns verschrecken. Durch die Netze werden wir dazu gezwungen, uns sehr viel mehr Realitäten zu stellen. Also diese Sachen passieren einfach, diese grauenhaften Dinge. Und über das Netz bekommen wir mit, dass sie passieren. Und dem müssen wir uns stellen. Rena Tangens und Padelun, Netzgestalter, dem Chaos-Computer-Club verbunden. Wenn ich in einen Sexshop reingehe, kann ich mich nicht beschweren, wenn ich dort Pornografie sehe. Die meisten Leute gehen in ihrer Stadt dran vorbei. Die gehen auch an einem Fenster vorbei, wo sie vielleicht hören, dass gerade ein Kind geschlagen wird. Die meisten greifen nicht ein. Da müssen sie sich dann auch mal an die eigene Nase packen, ob sie ihren Teil auch dazu tun, dass es nicht möglich ist. Im Netz soll plötzlich alles ganz brav und pflegeleicht sein. Augen und, zu und sepp, sepp. Ja, es soll allen die Verantwortung abgenommen werden. Von irgendeiner wie auch immer gearteten Institution. Und die soll moralisch sehr hochstehend sein. Und, aber da müssen wir doch erstmal selber hinkommen. Es ist ziemlich klar, das Internet ist nicht so besonders gut zu kontrollieren. Und es wird natürlich versucht, Einfluss darauf zu nehmen und entsprechende Regelungen und Gesetze dafür zu schaffen. Und ein Instrumentarium auch bei den Providerfirmen und so weiter dann eingreifen zu können. Und um das allgemein in der Öffentlichkeit auch zu verankern, dafür müssen entsprechende Nachrichten geschaffen werden. Und man wird natürlich immer etwas finden. In der Netzszene nennt man das mittlerweile die vier apokalyptischen Reiter. Das ist Pornografie, Nazis, Terroristen und Drogendeals von der Mafia. Und eine dieser vier Sachen in verschiedenen Variationen werden immer wieder hervorgezogen, wenn man versucht, da etwas in Gesetze einzubinden und ein großes Angstgespenst aufzubauen. Das geht bei mir mittlerweile so, ich sehe im Fernsehen einen Bericht über das böse, böse Internet, dann gehe ich auf den Server des Bundestags und gucke nach, über was geredet wird morgen. Und dann ist es meist was, was mit Informationen- und Kommunikationsdienstegesetz zu tun hat oder es geht um irgendwelche Anhörungen oder Gremiensitzungen. So einfach ist das. Handel und Tausch jener Bilder werden weitergehen. Und auch die Herstellung. Denn wo Geld im Spiel ist, gelten die Marktgesetze. Steigt die Nachfrage nach den Bildern, vielleicht sogar als Reaktion auf die zahlreichen Berichte gewisser Magazine, wird auch das Angebot zunehmen. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, wenn Sie Kinderpornografie im Internet meinen, dann sprechen wir nicht über Nacktbilder von Kindchen. Das sind keine Kinderpornografie, wir sprechen von Bildern. Sex zwischen Erwachsenem und Kind, Sex zwischen Tier und Kind, Sex mit behinderten Kindern, Sex mit toten Kindern. Wir sprechen von Verstümmelung, von Vergewaltigung, von Folterung und ähnlichen Sachen. Was Sie im Bild sehen können. Kinder zu Folterzwecken, das sind natürlich immer wieder Aussagen, die sehr gern von den Medien aufgegriffen werden. Ich warne davor, die Bundesrepublik ist kein Land von Kindermördern. Manfred Paulus, Kriminalhauptkommissar in Ulm, Mitautor von Grünkram, die Kindersexmafia in Deutschland. Nach Belgien ist jetzt ja diese Hysterie entstanden, die zur Folge hat, dass Mütter noch mit 10-jährigen Töchtern an der Hand zur Schule gehen. Genau das ist verkehrt. Ich bin der Meinung, in der Erziehung, da liegen die besten Möglichkeiten, um die Kinder davor zu behüten, Opfer zu werden. Und dazu gehört, dass man Kinder stark macht, dass man sie selbstbewusst macht und dass man nicht die Ängste, die bei den Müttern durch diese Berichterstattung und durch die sicher schrecklichen Vorkommnisse in Belgien entstanden sind, dass man die in die Kinder rein verpflanzt. Gerade unsichere, ängstliche Kinder erscheinen mir mehr gefährdet als Kinder, die auch mal entschieden einem Erwachsenen gegenüber ein Nein sagen können. Dann können sie schon in einem frühen Stadium über solche Dinge, vielleicht auch über Gefahren, die irgendwo lauern, mit den Eltern sprechen und man kann dann letztendlich Taten dadurch verhindern. Manfred Paulus spricht mit den Eltern. In Seminaren, am Informationsstand auf der Straße, auf Elternabenden. Vorbeugen ist besser als heilen, sagt er, auch wenn der Vergleich aus der Medizin hinkt. Er will den Eltern Mut machen, die richtigen Worte zu finden. In ihrer Angst würden die nämlich oft übers Ziel hinausschießen. Und weil Kinder noch nicht differenzieren können, bleibe für sie die Botschaft zurück, Sexualität sei böse und kriminell. Paulus hält auch das Ergebnis einer Umfrage durch die Zeitschrift Eltern für bedenklich. Von 2200 befragten Schülerinnen und Schülern erklärten 1640, dass sie sich am meisten vor Sittlichkeitsverbrechern fürchten. Ein Schokoladenonkel macht mir Angst. Man kann nicht sofort erkennen, ob er ein guter oder schlechter Mensch ist, schrieb zum Beispiel eine Neunjährige. Diese Kriminalität gibt's, die darf auch nicht beschönigt werden, aber es soll auch nicht dramatisiert werden, sondern man sollte bemüht sein, sachlich mit dem Thema umzugehen. Nur dann werden wir diese Kriminalität besser als heute in den Griff bekommen. Es war unser Ziel, mit dieser Kriminalität an die Öffentlichkeit zu gehen. Nur eines wünsche ich mir, dass man mit dieser Thematik sachlich umgeht. Das Thema ist zu ernst, um einfach aus Sensationslust zu dramatisieren. Und das Thema ist auch zu ernst, um zu tabuisieren, um es einfach unter den Teppich zu kehren. Es liegt mir sehr viel daran, dass wir das Thema zur Kenntnis nehmen und dass wir sachlich damit umgehen. Ich war am Ende meiner Recherche angelangt. Was ich erfahren habe, das Verborgene, das Gemeine, das Verbrecherischste, was man Kindern antun kann, das tun ihnen Menschen an und nicht das Internet. Doch dann passierte noch etwas. Das Manuskript war beinahe fertig, als ich von einem 10-jährigen Jungen aus Bremen hörte, von dem pornografische Bilder im Datennetz aufgetaucht und zum Tausch angeboten worden waren. Die Bremer Kriminalpolizei hat den Hersteller der Bilder mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes ermittelt und anschließend den Eltern des Jungen die Fotos präsentiert. Die Eltern reagierten bestürzt. Sie waren mit dem Mann befreundet. Bei ihm glaubten sie ihren Sohn in guten Händen, während sie damit beschäftigt waren, ein Haus zu bauen. Da kam sein Angebot, den Sohn an den Wochenenden zu umsorgen, gerade recht. Und die großen Geschenke, die der Junge am Sonntagabend mit nach Hause brachte, waren sie nicht ein Beweis für Zuneigung und Fürsorglichkeit des Freundes? Inzwischen sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Den Konsumenten solcher Fotos droht als Strafe nur ein Bußgeld von ein paar tausend Mark und der Verlust des beschlagnahmten Computers. Der bleibt zurück in der Asservatenkammer der Justizbehörden. Die Polizei ist ja auch da für die Strafverfolgung, hat natürlich Interesse, möglichst viel Indizien zu sammeln und ganz viel aus dem Kind erstmal rauszuholen oder sich erzählen zu lassen, was nun alles passiert ist. Annette von Stemmen, Leiterin des Bremer Kinderschutzzentrums. Sie, die mit traumatisierten Kindern und deren Eltern arbeitet, soll das Schlusswort haben. Und wir erleben immer wieder, dass, wenn es zu einer Anzeige kommt, eigentlich die Kinder nicht von sich aus zur Polizei gehen, sondern weil die Eltern oder beteiligte Erwachsene, die davon erfahren haben, das nicht mehr aushalten. Also eigentlich für die eigene Psychohygiene der Erwachsenen ist es dann dieser Gang zur Polizei sofort, dass die Erwachsenen das Gefühl haben, jetzt ist aber was passiert. Das Rachebedürfnis ist so dann gestillt erstmal. Aber die Kinder haben das auszubaden. Und ich möchte ganz entschieden davor warnen, aufgrund der eigenen Emotionen dann so etwas anzuleiern, dass eine Anzeige gemacht wird. Wenn nicht vorher geguckt ist, wie geht es den Kindern, wollen die dasselbe auch, können die das überhaupt verkraften, weil die Kinder müssen eine Aussage machen, einmal bei der Anzeige selber. Die Kinder müssen nochmal bei der entsprechenden Kripo eine Aussage machen, werden da intensivst befragt und müssen dem standhalten. Dann dauert das eine ganz lange Zeit, bis es zum Prozess kommt, wo sie nochmal aussagen müssen. Und dieses Thema wird die ganze Zeit sie auch begleiten. Es ist einfach eine ganz ungeheure Belastung für so ein Kind. Und wenn so ein Kind da nicht stabil ist und nicht selber dahinter steht und das auch will und sagt, der muss aber bestraft werden oder die muss bestraft werden, es können ja auch Frauen sein, die diese sexuellen Übergriffe vornehmen, wie wir inzwischen wissen, dann wird das alles auf dem Rücken des Kindes ausgetragen und das kann zusätzlich nochmal dran zerbrechen. Also davor möchte ich wirklich ganz entschieden warnen. Und es kann auch ein Prozess sein, dass ein Kind eher sagt, nein, ich möchte nicht, dass es angezeigt wird. Und dann im Laufe der Zeit, wo es dann auch mehr darüber erzählt und dran arbeiten kann und das verdauen kann überhaupt, was passiert ist, dass es dann auch nicht mehr eingeschüchtert ist, keine Angst mehr hat und so weiter, dass dann irgendwann mal ein Zeitpunkt kommt, eventuell, wo das Kind sagt, ja, so jetzt möchte ich das auch. Und das ist dann der richtige Zeitpunkt, aber nicht vorher für eine Anzeige. hört die Kinder weinen. Über den Missbrauch der Datennetze. Feature von Margot Overath. Es sprachen Hildegard Schmal, Ulrich von Bock und Brigitte Röttgers. Ton und Technik Peter Nielsen und Bärbel Seidler. Regieassistenz Daniela Staats. Regie Christiane Ohaus. Sie hörten eine Produktion von Radio Bremen mit dem Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahre 1998. Radio Bremen 2. Ergänzende Informationen zu der eben gehörten Sendung finden Sie im Internet unter www.radiobremen.de. Schreiben Sie Radio Bremen bitte in einem Wort. Am nächsten Montag senden wir um 21 Uhr ein Feature von Ingeborg Koch, in dem sich der Krimi-Autor Frank Goike zu seiner Pädophilie bekennt. Knabenliebe oder Leben mit einem sexuellen Tabu. Am Montag, 26. Januar um 21 Uhr hier auf Radio Bremen 2.